Wien 2, Große Sperlgasse 37a, Wohnung der Familie Zwerling. Das letzte Lebenszeichen, das von Helena Chaya und Abraham Chaim Zwerling kam, war die Antwort auf eine Nachricht, die ihre Tochter ihnen durchs Rote Kreuz am 4.9.1941 geschickt hatte. Die Postkarte erreichte Brüssel, Belgien, nach 3 Monaten. Am 20.12.1941. Die Antwort, auf die Rückseite der Postkarte geschrieben, lautete: Liebe Rutele, sind glücklich, dass du gesund, Gutes von Ernst hast, Regimentel, Geldwirts bei Ernst, brav aufpassen auf dich, bleib gesund, herzliche Geburtstagswünsche, Küsse, Wiedersehen, Eltern. Diese kurze kodierte Nachricht war nach der strengen Regel formuliert, nicht über 25 Worte, nur persönliche Familiennachrichten. Chaim Abraham Zwerling wurde am 11.11.1880 in Sokal geboren, damals Polen, heute Ukraine. Er wanderte nach Wien aus und wurde Industrieller. Helena Chaya Kampf wurde am 25.04.1889 in Tarnów, Polen geboren. Die beiden lernten einander in Wien kennen und heirateten hier. Mit ihren Töchtern Regina, geboren am 28.04.1913, und Ruth, geboren am 25.03.1919, wohnten sie in der Großen Sperlgasse 37 bis zum 7. Februar 1939. Als sie aus Österreich fliehen mussten. Zu diesem Zeitpunkt waren ihre Töchter schon weit fort. Regina, die schon verheiratet war, versuchte in die USA zu kommen, und Ruth gelang es, mit einem Kindertransport nach Palästina zu kommen. Wir wissen, dass Helena und Chaim Brüssel in Belgien erreichten und in der Nähe von Brüssel in der Rue Joly 133 in Skaarbeek wohnten. Chaim starb an Diabetes und wurde in einem Sammelgrab in Brüssel begraben. Sein Todesdatum ist unbekannt. Helena wurde bei einer Razzia festgenommen und zuerst am 31.07.1942 in das Konzentrationslager Malin gebracht und von dort zusammen mit 998 anderen am 11.08.1942 nach Auschwitz. Das war der zweite Transport aus Belgien. Der Zug erreichte Auschwitz am 13. August 1942. Nur 3 Personen von diesem Transport überlebten die Shoah. Sie war keine von ihnen.